3. Dialoge üben. Wiederholen Sie nach dem Bitte. Was trinken Sie gern? Was trinken Sie gern? Ich trinke gern. Und was trinken Sie nicht so gern? Und was trinken Sie nicht so gern? Bier mag ich nicht. Was essen Sie gern? Was essen Sie gern? Ich esse gern Pizza.